Liebe Kolleginnen und Kollegen, Jürgen Wagner hat mich gebeten, meine Eindrücke von der Französischlehrertagung in Quebec aus dem Juli 2008 zusammenzufassen. Hier also mein kurzer Bericht. Das Motto des Kongresses war »Faire vivre les identités francophones«, also die frankophone Welt in ihrer Vielfalt erleben und mit Leben erfüllen. So lautete das Motto des 12. Weltkongresses der FIPF, der Fédération Internationale des Professeurs de Français, des Weltverbandes der Französischlehrer, der anlässlich der 400-Jahr-Feier der Stadt Quebec vom 20. bis 25. Juli 2008 in der Hauptstadt der gleichnamigen französischsprachigen Provinz Kanadas stattfand. In über 300 Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops konnten sich die ca. 2000 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern einen nachhaltigen Eindruck von der Vitalität der Weltsprache Französisch auf allen Kontinenten machen. Schwerpunkte der einwöchigen Tagung waren unter anderem die Themen frankophone Literatur und interkulturelles Lernen, der Einfluss neuer Medien, Stichwort Web 2.0, und der gemeinsame europäische Referenzrahmen, der auch in Kanada mit großem Interesse rezipiert wird, sowie die Förderung und Evaluation von Mündlichkeit. Eine Botschaft des Kongresses war deutlich: moderner Französischunterricht ist eben mehr als die ausschließliche Beschäftigung mit Frankreich und muss andere frankophone Länder und Kulturen mit einbeziehen. Höhepunkte aus dem reichhaltigen Programm waren etwa die Beiträge des französischen Linguisten Bernard Cerchilini, der auch dem Publikum aus TV5 bekannt ist, der Beitrag des französischen Sprachwissenschaftlers Claude Germain oder aber der Beitrag von Conrad Ouellon, dem Präsidenten des Conseil supérieur de la langue française du Québec, der sich mit der Situation des Französischen in Quebec auseinandersetzte, oder auch der Beitrag von Graham Fraser, dem Commissaire aux langues officielles du Canada, der etwa die Behauptung vertritt, dass die Question linguistique au Canada eine ähnliche Bedeutung habe wie die Question raciale in den Vereinigten Staaten oder die Question de la classe sociale in Großbritannien. Im Rahmenprogramm ragten heraus ein Soirée de la Chanson québécoise mit bekannten Quebecer Sängern wie etwa Daniel Lavoie, Marc-André Fortin, Jessica Vigneault, der Tochter von Gilles Vigneault, Luc de la Rochelière, Chloé Sainte-Marie und Alphin Rococo. Ferner gab es einen Jazzabend mit dem Montrealer Jazzmusiker Oliver Jones, der bis vor kurzem noch mit Oscar Peterson aufgetreten ist. Weitere Höhepunkte aus dem Programm war etwa die Vorstellung der DVD Afrika Remix, eine DVD über zeitgenössische afrikanische Kunst und deren Aufbereitung für den Französischunterricht, der Beitrag des französischen Fachdidaktikers Jean-Claude Béacot, der sich mit Kompetenzorientierung und Aufgabenorientierung im Französischunterricht auseinandersetzte. Quebecer Kollegen berichteten vom Renouvellement des Pratiques Pédagogiques, der in Quebec verkündet wird, und sprachen etwa vom APC, also vom Approche par Compétence, oder von SAE, Situation d'apprentissage et d'évaluation, neue Begriffe in der Diskussion in Kanada. Kollegen der McGill University berichteten von einem neu entwickelten Einstufungstest für Französisch an dieser Universität. Und Kolleginnen und Kollegen des CIUP in Sèvres berichteten beispielsweise über den europäischen Referenzrahmen, Christine Talliant, oder Manuela Pinto, die Leiterin des Pôle FLE des CIUP in Sèvres, sprach in ihrem Beitrag über die Ausbildung und Fortbildung von Französischlehrern und neue Wege. Ferner war Geneviève Zarat unter den Vortragenden. Geneviève Zarat ist die Expertin für alles Interkulturelle. Und das Kavilam aus Vichy stellte eine neue Webseite vor, Canal Académie, wie es heißt, un espace pédagogique de la première radio Académique française francophone sur Internet. Das Programm wurde begleitet von Verlagsausstellungen von Hachette, Clé International und Verlagshäusern aus Quebec. TV Cinq Monde war da und es sei auch der Hinweis erlaubt auf die kanadische historische Zeitschrift Le Beaver, Le Magazine d'Histoire du Canada, die ein Sonderheft der Geschichte Quebecs widmete. Nach 8 Jahren als Präsident der FIPF gab Dario Pagel sein Amt ab. Zu seinem Nachfolger wurde Jean-Pierre Cuc gewählt, der einen Lehrstuhl für Fachdidaktik in Nizza innehat. Der nächste Weltkongress der Französischlehrer findet in 4 Jahren statt, und zwar in Durham in Südafrika.